Hadith Nummer 41. Abu Sa'id al-Khudri berichtete, dass er den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, Folgendes sagen hörte. Wenn einer zum Islam kommt und seinen Islam gut lebt, dem wird Allah jede schlechte Tat tilgen, die er einst begangen hatte. Danach gilt nur die Abrechnung. Jede gute Tat wird zur Belohnung 10-fach bis 700-fach bewertet. Und eine schlechte Tat wird als solche nur 1-fach bewertet. Es sei denn, dass Allah von der Bestrafung gänzlich absieht.